Kapitel 7 Übung A10. Die Immobilienmaklerin hat drei Angebote für Andrea. Hören Sie den Dialog am Telefon. Ergänzen Sie die Informationen. Holzbein. Ja, guten Morgen, Frau Holzbein. Sabine Knaup hier. Immobilienagentur Schöne Wohnen. Ich habe drei Wohnungen für Sie. Oh, das ist ja toll. Eine Zweizimmerwohnung. Sie ist in der Beethovenstraße, also im Osten. Sie hat ein großes Bad und ein sehr schönes, helles Wohnzimmer. Hat die Wohnung einen Balkon? Nein, aber einen kleinen Garten. Einen Garten? Das heißt, sie ist im Erdgeschoss? Ja, aber der Garten ist wunderbar. Sie können die Wohnung morgen besichtigen. Was kostet die Wohnung? Die Wohnung kostet 600 Euro. Mit Nebenkosten? Nein, ohne Nebenkosten. Das ist aber teuer für zwei Zimmer. Haben Sie noch eine andere Wohnung? In der Goldschmidtstraße ist auch eine Wohnung frei. Sie hat drei Zimmer, liegt im Zentrum, hat ein Bad, einen Balkon und ein sehr großes Wohnzimmer. Die Wohnung ist in der dritten Etage. Das klingt sehr gut. Wie hoch ist die Miete? 900 Euro, ohne Nebenkosten. Aber die Wohnung ist wirklich traumhaft. Ja, die Wohnung hat alles. Bad, Balkon, die richtige Lage. Aber sie ist zu teuer. Ich habe noch eine kleine Zweizimmerwohnung in der Sternstraße am Stadtrand. Sie ist in einer sehr kinderfreundlichen Umgebung mit einem großen Spielplatz. Sie hat ein Bad, einen Balkon und ist in der zweiten Etage. Und sie kostet nur 500 Euro inklusive Nebenkosten. Nein, Frau Knaup, ich habe keine Kinder und ich möchte auch nicht am Stadtrand wohnen. Wie hoch sind die Nebenkosten in der zweiten Wohnung? In der Goldschmidtstraße? Moment, ungefähr 200 Euro. Also, mir gefallen alle Angebote nicht. Ich warte lieber noch ein bisschen. Gut, Frau Holzbein. Ich rufe Sie wieder an. Ja, herzlichen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.